Gewalt also in Istanbul und neue Konfrontationen im Kurdengebiet. Das war Katrin Erdmann, die diesen Tag für uns zusammengefasst hat. Und wir haben ja gerade am Ende einen Experten gehört, der gesagt hat, die innenpolitische Lage ist verantwortlich, ob es Neuwahlen geben wird oder nicht. Und zur innenpolitischen Lage gehört natürlich auch der Präsident Erdogan, seit einem Jahr im Amt. Und wir wollen darüber sprechen, auch was das mit dem aktuellen Konflikt mit der PKK zu tun hat, nämlich mit Ekrem Edi Güzeldere, Politikwissenschaftler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sagen Sie uns, das Amtsverständnis des Präsidenten Erdogan, erklärt uns das etwas über den aktuellen Konflikt mit der PKK? Ja, auch. Erdogan ist seit einem Jahr Präsident, der immer sein wollte, aber nicht mit den aktuellen Kompetenzen, die die Verfassung vorschreibt. Er wollte ein starker Präsident sein in einem präsidialen System mit Befugnissen, wie Präsidenten in Lateinamerika haben. Deshalb versuchte er bereits als Ministerpräsident die Verfassung entsprechend zu ändern, hatte aber dafür nie ausreichende Mehrheiten. Bis zu den Parlamentswahlen im Juni war das de facto kein großes Problem, da er einfach weiter agiert hat als Ministerpräsident und Präsident in einer Person, da seine Partei, die AKP, ihn dabei weder behinderte noch widersprochen hat. Jetzt hat er dieses Dilemma, dass es seit 7. Juni keine absolute Mehrheit mehr für seine Partei gibt, eine Koalition zustande kommen müsste, wobei dann der Koalitionspartner darauf drängen würde, wer auch immer das sein sollte, dass sich Erdogan auf die Kompetenzen, die er in der Verfassung hat, beschränkt. Und das möchte er unbedingt vermeiden. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Erdogan hat bereits vor dieser Wahl quasi seine Macht ausgebaut als Präsident und muss sich jetzt nach dieser in Anführungsstrichen verlorenen Parlamentswahl diese Macht zurückholen? Ja, und er sieht dieses Wahlergebnis als einen Fehler an, dass das Wahlvolk doch bitte in Neuwahlen beheben sollte. Und diesen Fehler beheben bedeutet für ihn, der AKP wenigstens eine absolute Mehrheit zu bescheren. Wenn nicht sogar eine Dreifünftelmehrheit, dann könnte die AKP alleine die Verfassung so ändern, wie Erdogan das seit Jahren möchte, nämlich ein Präsidialsystem einzuführen, dann nicht nur de facto, sondern auch de jure als starker Präsident zu agieren. Hat er denn schon als starker Präsident agiert? Hat er diese Amtsbefugnisse schon auch in der Realität, wenn es um einige konkrete Gesetze geht, im letzten Jahr ausgeweitet? Ja, also bei jetzt konkreten Gesetzen nicht so, aber die Kompetenzausweitung ist zum Beispiel, dass er Kabinettssitzungen geleitet hat. Das ist eine absolute Ausnahme in der Türkei, die vor ihm Präsidenten ungefähr einmal pro Jahrzehnt gemacht haben. Er hat das quasi regelmäßig alle paar Monate gemacht und das weitere Einmischen in die Tagespolitik, Wahlkampfauftritte absolvieren, die Wähler auffordern, einer bestimmten Partei so viele Stimmen zu geben, dass sie 400 Mandate hat, um dann die Verfassung ändern zu können. Das sind schon direkte Eingriffe in die Tagespolitik, die der Präsident eigentlich nicht machen kann und vor allem nicht mit Steuergeldern. Herr Güzeldere, Sie haben vorhin den schönen Ausdruck erwähnt, dass Präsident Erdogan gern das Wahlvolk nochmal in die Ohren schicken würde, um den Fehler in Anführungsstrichen zu beheben, dass die AKP keine absolute Mehrheit bekommen hat im Juni. Also wie weit ist eigentlich in der türkischen Gesellschaft die Diskussion gediehen, dass die türkische Demokratie sich in Auflösung befindet? Ja, das schadet alles der Demokratie. Zum einen natürlich dieser Autoritarismus, der sich seit Jahren abzeichnet und der dadurch noch schlimmer wird, dass er so personalisiert wird. Und zum anderen durch dieses jetzt selbst geschaffene Chaos nach den Wahlen, die ja ein eigentlich ganz einfacher, normaler, demokratischer Vorgang waren und ein Wahlergebnis zum Ergebnis hatten, das auch in Europa ja vollkommen normal ist und einfach zu einer Koalitionsregierung führen würde. Und das möchte ein so starker Präsident nicht akzeptieren und deshalb dieses Chaos, Gewalt, Militäroperationen, um eine Koalition zu verhindern und dann Neuwahlen zu erzwingen. Das sind die parteipolitischen Situationen. Aber wie ist es denn mit der Gesellschaft selbst? Wie weit kann denn Erdogan eigentlich gehen? Wie weit kann er den Bogen spannen in der Gesellschaft? Natürlich ist die Gesellschaft in der Türkei seit Jahren polarisiert und diese Polarisierung hat sich noch verschärft. Aber ein Großteil der Medien wird von der AKP kontrolliert. Die spiegeln das Bild wider, das die AKP sehen möchte. Die Kurden und die Kemalisten haben ihre Parallelmedien und ihre Parallelwelt. Deshalb eine Mehrheit sieht das noch nicht als großes Problem an, da sie auch andere Informationen bekommen als wir hier im Ausland. Manche könnten durchaus eine angstvolle Erinnerung an die Zeiten der Militärdiktatur wieder aufleben lassen, oder? Ja, vielleicht nicht die Militärdiktatur, aber sicher hat das Parallelen zu den schlimmen Jahren der 90er Jahre mit terroristischen Aktivitäten und Militäroperationen verschwinden lassen von Tausenden von Personen, extralegalen Tötungen. In diese Richtung oder dazu gibt es einige Parallelen, gerade in den kurdischen Provinzen des Südostens. Das würde sofort beendet werden, sollte es eine Regierung zustande kommen oder sollte es Neuwahlen geben. Deswegen ist es ein sehr zynisches Spiel, das hier gespielt wird. Da frage ich mich doch nochmal kurz an der Stelle, weil wir gerade über die Militärregierung reden. Die Türkei ist doch einen unglaublich weiten Schritt gekommen. Oder wenn wir von ehemaligen Militärdiktaturen sprechen und heute sprechen wir, Erdogan wird ja oft auch als Sultan bezeichnet, von einer religiös motivierten Alleinherrschaft eines Mannes? Natürlich, dafür ist es noch ein langer Weg und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich die ersten Jahre der AKP-Regierung viele positive Schritte in Richtung Demokratisierung zum Ergebnis hatten. Und eines der wichtigsten Punkte ist sicher, dass das Militär zurückgedrängt wurde und die Macht des Militärs in zivilen Institutionen beschnitten wurde. Leider ist nicht das eingetreten, was einige gehofft hatten, dass durch weniger Militär automatisch auch mehr Demokratie entsteht und mehr zivile Demokratie. Jetzt sieht man, dass eher eine Form von Autoritarismus durch eine zivilere ersetzt wurde, aber am Schluss kommt dabei nicht unbedingt viel mehr an Freiheiten und Bürgerrechten raus. Der Politologe Ekrem Edi Gülseldere über ein Jahr Präsidentschaft von Erdogan in der Türkei und über seine Vorstellungen von Politik und Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.